Erstes Kapitel. Es fing alles an mit einem mysteriösen Regenbogen, der für einen Moment lang die ganze Welt verzauberte. Wochenlang war er in allen Medien dauerpräsent, nachdem er am 5. Oktober 2015 über einem abgeernteten Weizenfeld in Niedersachsen entdeckt worden war. Einer Frau, die dort am Feldrand mit ihrem Hund spazieren gegangen war, war der große, bunt schillernde Regenbogen über dem Acker aufgefallen, und als sie ihre Runde gedreht hatte und auf dem Rückweg abermals an der Stelle vorbeikam, war der Regenbogen immer noch da, obwohl die Dämmerung bereits in die Nacht übergegangen war. Und nachdem sie das Ereignis gefilmt und in den zu jener Zeit stark genutzten sozialen Netzwerken geteilt hatte, hatte es nicht lange gedauert, bis es um den ganzen Globus gegangen war. Bald hatte sich ein enormer Andrang von Schaulustigen um das Feld versammelt und Journalisten aus der ganzen Welt kamen angereist, um über das Phänomen zu berichten, über das die gesamte Wissenschaft rätselte. Niemand vermochte sich zu erklären, wie der auch bei Dunkelheit noch sichtbare, unvergängliche Regenbogen funktionierte oder zustande gekommen war. Ein solches Ereignis hatte es bis dahin noch nicht gegeben und eine große öffentliche Debatte entbrannte um diese Erscheinung. Unter anderem war sogar von Außerirdischen die Rede gewesen. Alle 12 Dörfer in der Nähe des Feldes waren in kürzester Zeit von Touristen völlig überrannt. Die Dorfgemeinschaft äußerte sich in gespaltener Meinung dazu und der Besitzer des Feldes sagte in eine Fernsehkamera hinein, dass es ihm gar nicht gefiele, dass die Außerirdischen sich ausgerechnet sein Feld für ihre perversen Experimente ausgesucht hätten, obwohl er sich niemals etwas zu Schulden kommen gelassen hatte und er jeden Sonntag in die Kirche gegangen sei. In den Kirchen wurde derweil gebetet und der Regenbogen als ein göttliches Zeichen betrachtet. Er wurde als Symbol ausgelegt, dass die Menschen in Frieden miteinander leben sollten. Es gab erstaunlich viele Menschen, die das ähnlich sehen wollten, obwohl die wenigsten von ihnen sich vor dem Auftauchen dieses mysteriösen Regenbogens als religiös bezeichnet hätten. Die Kirchen erfuhren einen schlagartigen Zulauf durch jenes Ereignis, über den sie sich freilich sehr begeistert zeigten. Hohe Würdenträger der Kirchen wurden zu den rauf- und runtergeleierten Debatten um den wundersamen Regenbogen zum Dialog mit hochbetitelten Wissenschaftlern und bezahlten Philosophen geladen, und alle Welt zerfusselte sich das Maul darüber. Auch die Regierung schaltete sich unweigerlich ein und ließ das ganze Gebiet um das Feld räumen, absperren und unter militärische Quarantäne stellen. Solange man nicht wusste, was es war, wollte man lieber kein Risiko eingehen, hieß es, und schnell war infolgedessen von einer Verschwörung die Rede, der Regenbogen sei radioaktiv verseucht und ein schiefgelaufenes Geheimexperiment der Regierung, hieß es. Als ein paar Hippies versuchten, nachts über die Absperrung zu gelangen, ist einer von ihnen dabei draufgegangen. Aber davon war später nichts in der Zeitung zu lesen gewesen. Ich weiß es auch nur, weil ich dabei gewesen bin. Natürlich habe ich mich zur Geheimhaltung verpflichtet, aber ich denke, angesichts der jetzigen Lage dürfte das keine Rolle mehr spielen. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Regierung mit dieser Sache nichts zu tun hatte. Ich kann das so sicher behaupten, weil ich damals für den wichtigsten Sektor des deutschen Nachrichtendienstes gearbeitet habe. Als wir damals in das Gebiet beordert wurden, hatte keiner von uns eine Ahnung, womit wir es eigentlich zu tun hatten, aber wir sollten es freilich herausfinden. Es gab nur leider nichts herauszufinden. Es schien bloß ein völlig normaler Regenbogen zu sein, abgesehen von der Tatsache, dass er nicht verschwand und auch bei Dunkelheit noch sichtbar war. Wir haben ein paar Tests mit ihm durchgeführt, haben ihn mit Wasser besprüht, ihn angepustet, von allen Seiten durchleuchtet, mit Spiegeln zu unterbrechen und umzuleiten versucht. Wir sind um ihn drumherum und durch ihn hindurch getanzt wie die Irren, haben ihn sogar in einer Kiste einzusperren versucht. Aber nichts davon lieferte uns irgendein Ergebnis. Das Ding war seltsam, aber völlig harmlos. Und genau das schrieb ich dann auch in meinen Bericht, als wir die Leute mit den Messgeräten gesprochen hatten, die uns ebenfalls alle nur nochmal bestätigen konnten, dass es nicht die geringsten Auffälligkeiten zu vermessen gegeben hatte. Dieses Ding war nicht radioaktiv, nicht mal elektrisch und ganz bestimmt auch nicht außerirdisch. Zugegeben, etwas unheimlich war er mir schon, uns allen, aber der Regenbogen schien uns in keiner Weise feindselig gegenüberzustehen. Zumindest konnten wir keinerlei Anzeichen dafür entdecken. Weil wir trotzdem noch immer nicht genau zu sagen vermochten, was genau es war, entschied man sich dazu, das Gebiet trotz abgeschlossener Analyse noch eine Zeit länger abgesperrt zu lassen. Mir sollte es recht sein, ich hatte Feierabend und als ich gerade dabei war, den Rückweg anzutreten, hörte ich im Verkehrsfunk meines Autoradios eine Unwetterwarnung für das Gebiet, in das ich beordert worden war. Nachdem ich auf mein Lenkrad geschlagen und laut Scheiße gebrüllt hatte, ging es mir etwas besser, obwohl mir die Handballen pochten und als ich aus der abgesperrten Zone auf die Landstraße hinausfuhr, fing es auch schon an zu regnen. Die Unwetterwarnung hatte vorausgesagt, dass ein starker Orkan auf dem Weg sei, über das Land zu fegen, und der Radiosprecher rief die Leute eindringlich dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben und alle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Wie sich herausstellte, war diese eindringliche Warnung nicht übertrieben gewesen. Schon nach wenigen hundert Metern prasselten die dick beleibten Regentropfen mit der Fallstärke einer grob geschätzten Lichtgeschwindigkeit auf mein Dach, dass ich Hagelkörner in dem Niederschlag vermuten musste, doch es waren keine. Es waren nur Regentropfen, aber sie waren groß wie kleine Fäuste und flogen so dicht beieinander, dass sie einen undurchsichtigen Vorhang vor meiner Windschutzscheibe bildeten, der die ganze Landschaft mit sich verhüllte. Schon bald darauf konnte ich trotz Scheinwerfer nicht mal mehr die Straße vor meinem Wagen sehen. Langsam fuhr ich an die Seite der Straße oder hoffte zumindest, die Seite der Straße anzusteuern und brachte ihn zum Stehen. Der Regen prasselte umso lauter auf das Autodach und für einen Moment lang geriet ich haarscharf in die unangenehme Nähe einer handfesten Panikattacke, als das Dach sich eindellte und die Windschutzscheibe kleine Risse bekam, die sich beunruhigend schnell ausdehnten und durch die sofort kaltes, klares Regenwasser zu tröpfeln begannen. Schnell füllte sich die Innenraumkabine meines Wagens mit Wasser, und als ich völlig apathisch in einer Pfütze angeschnallt auf meinem Sitz saß, konnte ich meinen rasenden Puls wieder ein wenig damit besänftigen, dass dies nicht mein Wagen war, der anschließend ein Totalschaden sein würde, und zeitgleich ärgerte ich mich mal wieder darüber, dass ich für die Strapazen, denen ich bei meinen Aufträgen immer ausgesetzt war, viel zu geringfügig entlohnt wurde. Das Radio, das ich geistesabwesend ausgeschaltet hatte, als es durch den starken Regen nur noch rauschende Störgeräusche von sich gegeben hatte, wagte ich erst wieder einzuschalten, als sich der apokalyptische Regen endlich abzuregen schien. Das sanfte Ausschleichen seines Niederschlages stand in dermaßen groteskem Kontrast zu der zuvor brutal eindreschenden Donnermacht, dass es mir den Atem verschlug. Für eine ganze Weile saß ich einfach nur da wie erstarrt und lauschte dem allmählich nachlassenden Regen, bis er sich nur noch wie ein ungefährliches Plätschern anhörte. Noch immer tropfte es durch meine demolierte Windschutzscheibe zu mir herein, als ich meine nasse Hand nach dem Radioschalter ausstreckte, um es wieder anzuschalten. Unwillkürlich fiel mein Blick dabei auf die Zeitanzeige und erstaunt stellte ich fest, dass entweder die Uhr kaputt war oder ich tatsächlich fast eine Dreiviertelstunde lang einfach nur wie zur Salzsäule erstarrt in meinem nassen Sitz gesessen hatte. Noch während ich das Radio andrehte, warf ich durch die vom Regen ramponierte Windschutzscheibe einen Blick nach draußen und sah ein Bild der Zerstörung vor mir. Der Sturm hatte die ganze Landschaft zerwühlt und der massive Regen hatte die ganze Straße mit seinen Flutmassen überschwemmt, da gab es kein Durchkommen mehr. Mein Autoradio schien nur noch mangelhafte Frequenzwellen von fernen Sternen zu empfangen, so schaltete ich es wieder aus und versuchte den Wagen zu starten. Wie das in solchen Geschichten immer so ist, wollte er natürlich nicht anspringen. Erst durch intensives Zureden meinerseits konnte der unscheinbare Volkswagen, der mir von meinem Arbeitgeber für meinen Auftrag zur Verfügung gestellt worden war, dazu gebracht werden, seinen lahmen Motor in Gang zu kriegen. Röchelnd und hustend tuckerte die alte Klapperkiste mich dann langsam vorwärts in die Fluten rein, die mich von allen Seiten eingeschlossen hatten. Obwohl ich sehen konnte, dass ich nicht weiterkommen würde, wollte ich es versuchen. Ich wollte nach Hause und es war ein weiter Weg. Wenn ich nicht bald von dort wegkam, wo ich festsaß, würde ich vor morgen früh nicht zu Hause sein. Die Straße erwies sich zu meiner Zermürbung als absolut unpassierbar und das Wasser wurde tiefer, umso weiter ich mich vorwagte. Hinzu kamen Schutt und zerfetzte Baumteile, die alle anderen Stellen mit sich versperrten. Ich konnte nur noch zurückfahren, also wendete ich den Wagen auf der überfluteten Fahrbahn und fuhr zur Begrenzungsposition der Absperrung zurück, die ich eben erst noch hinter mir gelassen hatte. Dort war niemand mehr anzutreffen oder tot. Die Schranke hatte es komplett weggerissen und das provisorische Containerhäuschen des Absperrpostens lag zertrümmert in alle Winde zerstreut. Der dicke Baum, der vorhin noch genau neben der Straße gestanden hatte, war von einem Blitz getroffen worden und in zwei Hälften geteilt. Die eine davon war abgebrochen und quer über die Zufahrt gekracht. Der verschmorte Stamm glühte noch. Entsetzt von diesem augenscheinlichen Weltuntergang brachte ich den röchelnden Wagen abermals zum Stehen, wollte ihn im Standgas laufen lassen, wirkte ihn dabei jedoch ab, sodass er unter jaulendem Protest all seine Lichter ausgehen ließ. Ich versuchte gar nicht erst, ihn neu zu starten, sondern saß noch eine Runde wie gelähmt in meinem Sitz. Was zur Hölle war hier eigentlich los? Ich konnte doch nicht der einzige Überlebende dieser Katastrophe sein, nur weil ich mich zum Zeitpunkt ihres Hereinbrechens in einem alten Volkswagen mitten im Nichts von nirgendwo auf einer niedersächsischen Landstraße befunden hatte und wie durch einen Zauber kein Baum und kein Stein gegen mein Auto geflogen war. Ich überlegte, ob ich aus meinem Wagen aussteigen und nach Verletzten Ausschau halten sollte, erinnerte mich aber gewiss daran, dass mir dies durch meinen Arbeitsvertrag untersagt war, also blieb ich angeschnallt im Auto sitzen und versuchte, mich weniger mies zu fühlen, indem ich zu mir selbst sagte, dass ich doch zumindest warten könne, bis der Regen endgültig aufgehört hätte, den ich noch immer auf mein Dach plätschern hörte. Absurderweise fand ich noch Zeit, den Warnblinker zu setzen, bevor ich mich endlich wagte, die Autotür zu öffnen. Mit nassem Hintern stieg ich langsam aus und sah mich völlig verstört in der Gegend um. Ungefähr 400 Meter vor mir fing der sagenumwobene Super-Gau-Acker an und er hatte sich in eine gewaltige Schlammpfütze verwandelt. Entwurzelte Bäume und Trümmerteile, sogar eine verbeulte Autotür waren auf das Feld geflogen und thronend auf diesem grotesken Bild der totalen Verwüstung in all seinen verregnet trüben und blassen Grau-Brauntönen erblickte ich den großen bunten Regenbogen, über der entweihten Kulisse schweben, wie einen höhnischen Höllenkobold in Karnevalskleidung. Plötzlich empfand ich eine wilde Empathie für all jene, die in dieser Erscheinung etwas Böses sehen wollten. Ich selbst hatte sie bis dahin zwar auch nicht für ein gutes Omen gehalten, aber auch nicht für eine böse Macht oder gar außerirdische Kriegsmaschinerie. Und ich war mir in jenem Augenblick einerseits zwar sicher, dass dieses schwere Unwetter ganz bestimmt kein Hexenwerk dieses merkwürdigen Regenbogens war, aber andererseits empfand ich im Angesicht seiner unerschütterlich farbintensiven Leuchtkraft über all diesem verheerenden Fiasko eine eigenartig ohnmächtige Wut, die ich mir nicht wirklich zu beschreiben vermochte. Meine durchgeweichten Schuhe erzeugten bei jedem Schritt obszöne Schmatzgeräusche, als ich den matschigen Feldweg entlang ging, um zu dem Haus etwa 100 Meter vom Feldrand entfernt zu gelangen. Es war das Haus der Tochter des Feldbesitzers und unsere Leute bezogen dort während unseres Aufenthaltes Station. Die Tochter des Feldbesitzers samt ihrer Familie war selbstverständlich in der Zeit woanders untergebracht und wusste freilich auch nichts davon, dass wir ihr Haus für unsere Zwecke benutzten. Aber das alles war absolut legal und von höchster Ebene abgesegnet. Mein Auftrag dort war im Grunde bloß reiner Papierkram. Zwei von meiner Truppe mussten noch vor Ort sein und ich hoffte, dass sie mir die Tür öffnen würden, denn es ging ein kalter Wind in harten Stößen und noch immer regnete es, wenn auch nur noch leicht. Der feine Regen schaffte es, binnen kürzester Zeit meine gesamte Kleidung bis auf die Unterwäsche komplett zu durchnässen und ich fühlte eine morbide Erleichterung darüber, dass es nun wenigstens nicht mehr den Anschein erwecken konnte, ich hätte mir in die Hosen gepisst. Mit strenger Miene sah ich konsequent an dem bunten Regenbogen vorbei, der zu meiner Linken über dem verwüsteten Acker leuchtete. Ich verspürte den starken Impuls, ihm vorwurfsvolle Blicke zuzuwerfen, aber ich wäre mir gewiss albern dabei vorgekommen. Das alles war nichts weiter als eine blöde Verkettung ungünstiger Ereignisse. Und bestimmt waren meine Kollegen in das Haus gegangen, als der Sturm losgebrochen war. Da machte ich mir am wenigsten Sorgen drum. Inzwischen hatte ich den Eindruck, dass ich für diesen Auftrag nicht die richtige Person war. Ich war nicht ausgebildet für die strategische Bewältigung von Wetterphänomenen und wenn diese ganze Angelegenheit doch irgendetwas Außerirdisches oder Paranormales sein sollte, dann würde ich sowieso umgehend von den Kollegen aus Übersee abgelöst werden, denn in der globalen Hackordnung spielte der deutsche Sicherheitsdienst eine sehr untergeordnete Rolle, aber das ist eine andere Geschichte, die mit dieser hier nichts zu tun hat. Für die Experten aus Übersee war der Fall klar. Es handelte sich ihrer Ansicht nach höchstwahrscheinlich um einen schlechten Scherz von irgendeinem Witzbold, der mit dieser Aktion lediglich ein wenig Unruhe stiften wollte. Der sonderbare Regenbogen fiel für sie definitiv in die Kategorie Kornkreise. Sie waren schon längst wieder abgereist und schlürften wahrscheinlich ganz gemütlich ihre Cocktails an ihrem Pool unter der Sonne Kaliforniens, während ich mich völlig durchnässt und zitternd vor Kälte durch die niedersächsische Pampa quälte und von einem diabolischen Regenbogen mit schreiend bunten Farben ausgelacht wurde. Am liebsten hätte ich ihm den Mittelfinger entgegengestreckt, doch ich hielt meinen Grimm zurück und kam mit steifen Gliedern, nass bis auf die Knochen und absolut entnervt bei dem ehemaligen Farmhaus an. Es sah übel aus. Zwei Fenster hatte es zerdeppert, die Fensterläden waren entweder abgerissen oder hingen schief, etliche Ziegel waren vom Dach gefegt worden und lagen zu lauter Scherben zerbrochen vor dem Haus und im ganzen komplett zerstörten Vorgarten herum. Die am Seiteneingang geparkten Autos meiner Kollegen waren von dem heftigen Regen und von herumfliegenden Trümmerteilen ähnlich lädiert wie der Wagen, in dem ich selbst von dem Sturm überrascht worden war. Von düsteren Vorahnungen geplagt ging ich zur Tür des Seiteneingangs. Auch dort sah es nicht weniger verwüstet aus und mit knirschenden Zähnen drückte ich schlotternd auf die Klingel. Drinnen tat sich nichts und ich hörte auch das Schellen der Klingel im Inneren nicht. Ohne lang zu überlegen, schlug ich wütend gegen die Tür und brüllte: »Aufmachen! Sofort aufmachen!« Als hätte ich einen dringenden Durchsuchungsbefehl in meiner Tasche. Ich drückte noch ein paar Mal auf die Klingel und registrierte dabei zum ersten Mal wirklich den Namen, der auf dem Klingelschild stand. Und da kam ich mir auf einmal surreal fehl am Platze vor. Aber das konnte mich nicht davon abhalten, weiter gegen die Tür zu donnern und lautstark um Einlass zu bitten. Hätte ich gewusst, was mich hinter dieser Tür erwartete, dann wäre ich, wenn nötig, sogar nach Hause geschwommen. Der finster dreinblickende Typ, der mir so plötzlich und unerwartet schwungvoll die Tür öffnete, verstärkte den surrealen Eindruck hinreichend. Als ich ihm so das erste Mal gegenüberstand, hätte ich ihn zunächst für einen durchgeknallten Metal-Freak, vielleicht sogar für einen Satanisten gehalten. Er war völlig in Schwarz gekleidet und hatte lange schwarze Haare, die ihm durchnässt und tropfend im Gesicht hingen wie tote Schlangen. Die Augen blitzten wild und provozierend durch diese Fransen und schielten mir einen feixenden Blick zu, der mich zu verhöhnen schien. Anders als die meisten langhaarigen Bombenleger, die ich während meiner langjährigen Polizeiarbeit zwangsläufig kennenlernen musste, ging von dieser eigenartigen Gestalt nicht mal der geringste Hauch einer Verunsicherung aus. Unter normalen Umständen hätte ich bei diesem Kerl darauf getippt, einen Psychopathen vor mir zu haben. Und das war er auch, keine Frage. Aber niemals hätte ich daraus schließen können, dass er uns damals allen weit voraus war. Als wir beide uns tropfnass in der Tür gegenüberstanden, sagte keiner von uns ein Wort. Wir sahen uns nur schweigend und abschätzend gegenseitig an, bis hinter ihm aus dem Inneren des Hauses ein Poltern erschallte. Er drehte sich um und fluchte leise, wobei er mir die geöffnete Tür direkt wieder vor der Nase zuknallte. Im letzten Moment konnte ich die Hand dazwischen halten, quetschte mir mit dieser kühnen Heldentat allerdings auf äußerst unangenehme Weise meine drei wichtigsten Finger ein. Ich biss die Zähne zusammen, um nicht zu schreien wie ein Bekloppter und trat vor Wut gegen den Türrahmen, woraufhin meine drei wichtigsten Zehen mir umgehend ein jubelndes Dankschreiben aufsetzten. Zischend meine pochende Hand mit der Unversehrten tröstend, humpelte ich über den dunklen Flur an einer Garderobe und einer offenen Küchentür vorbei, die den Ausblick auf ein sagenhaftes Chaos offenbarte, so dass man fast hätte meinen können, es hätte zu dem Unwetter noch zusätzlich ein starkes Erdbeben stattgefunden. Aber natürlich war diese Küche einfach nur komplett vermüllt, was mich allerdings nichts anging. Ich wollte wissen, was da los war und wohin alle Leute so plötzlich verschwunden waren, inklusive meiner eigenen Leute. Weil ich längst geschaltet hatte, dass dort irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugehen konnte, zog ich vorsichtshalber meine Dienstwaffe und schlich mich dann fachmännisch an der Wand entlang. Ich öffnete ein paar Türen nach polizeilicher Vorgehensweise, aber alle Räume waren leer. Als ich wieder auf dem Flur stand, sah ich mich verwirrt um. Plötzlich ertönte ein hölzernes Knarzen, das mich so sehr aufschrecken ließ, dass ich um ein Haar den Abzug an meiner Waffe betätigt und mir ins eigene Knie geschossen hätte. Blitzschnell richtete ich meine Augen in Richtung der Geräuschquelle aus. Es kam aus der Küche. Durch die weit offen stehende Tür konnte ich sehen, dass es dort einen Zugang zum Keller gab und dass die schmale, unscheinbare Kellertür aus hellem Fichtenholz ebenfalls offen stand. Absolut geräuschlos bewegte ich mich durch die grotesken Müllberge in der rustikalen Bauernküche und hielt dramatisch den Finger am Abzug meiner Waffe. Überdeutlich spürte ich, dass dort etwas im Gange war und es jeden Moment zu einer Auseinandersetzung kommen würde. Ich hielt den Atem an und hörte leise Stimmen aus dem Keller an mein Ohr dringen. Angespannt setzte ich einen Fuß vor den anderen und stieß aus Versehen einen Pappbecher um, der halb voll mit kaltem Kaffee auf dem dreckigen Fußboden stand. Der Deckel aus Hartplastik knallte in absurder Überlautstärke auf die roten Fliesen, dass mir um ein Haar das Herz in die Hose rutschte. Blitzschnell machte ich dann einen Satz zur Seite neben die Kellertür, als ich hörte, wie sich Schritte von dort auf der Treppe bemerkbar machten. Auf alles vorbereitet zog ich die Waffe vor und zielte auf den dunklen Schlitz zwischen Türblatt und Rahmen. Nur für eine Sekunde lang ließ ich sie halb sinken, als aus dieser Dunkelheit plötzlich ein Typ zum Vorschein kam, der aussah wie ein Woodstock-Besucher, der durch die Zeit in die Zukunft gereist war, wahrscheinlich um diesen gottverdammten Regenbogen da draußen mit einem Haschpfeifchen zu feiern. Sein Anblick stand in einem solch bizarren Kontrast zu dem finsteren Typen, der mir die Haustür wortlos vor der Nase zugeknallt hatte, dass ich für eine schreckliche Sekunde lang das Gefühl hatte, selber auf irgendeinem schrägen Horror- oder Drogentrip zu sein, oder beides. Energisch ermahnte ich mich, sofort wieder in die Realität zurückzukehren, und da stand tatsächlich dieser Flower-Power-Mann in seiner ärmellosen Weste über dem dürren Oberkörper und der knallengen Matrosenhose mit seiner dämlich riesigen orangefarbenen Sonnenbrille und dem blauen Stirnband mit den weißen Blümchen drauf. Und um dieses ganze dämliche Klischee abzurunden, hatte er auch noch eine sehr verdächtig riechende Zigarette zwischen den Fingern. Er blieb im Türrahmen stehen, als er sich in der Küche umsah. Mich konnte er nicht sehen, da ich mich seitlich hinter der Vitrine positioniert hatte, die neben der Kellertür aufgebaut war. »Hier ist niemand!« rief er nach hinten über seine linke Schulter die Kellertreppe hinunter, entdeckte dann den umgekippten Kaffeebecher, kickte ihn hart zur Seite und rief abermals, »Ist nur der Müll! Ist umgefallen!« Er zog an seiner verdächtigen Zigarette und nahm dann irgendeinen anderen Pappbecher, in den er die runtergebrannte Kippe hineinfallen ließ. Die Auswahl an Einweggeschirr, leeren Fastfood-Verpackungen und Tütenmüll in dieser Küche war an Reichhaltigkeit ein wahres Fest. Als er sich wieder umdrehte, um zurück in den Keller zu gehen, blickte er direkt in den Lauf meiner Waffe. »Keine falsche Bewegung«, zischte ich ihm zu und ließ den Abzug klicken. Ich sah, wie die bekifften Augen hinter dieser albernen Brille riesengroß wurden und er sperrte sein Maul auf, um etwas zu sagen, brachte aber keinen einzigen Ton heraus. Langsam hob er instinktiv die Hände hoch und ich durchbohrte ihn mit meinem Blick, als ich von ihm wissen wollte, »Was läuft hier für ein krummes Ding? Wer seid ihr und was wollt ihr hier?« »Hey Mann«, rief der bekiffte Hippie-Verschnitt und sah aus, als würde er innerlich einen Meter größer werden, als er verlauten ließ. »Sie wissen's nicht, aber die Guten sind wir. Sie wissen's nur noch nicht, Mann.« »Ich will jetzt sofort wissen, was hier los ist«, forderte ich harsch und zielte genau zwischen seine Augen. Aber dieser Kerl war so tiefenentspannt, dass er nicht mal zuckte. Er fuchtelte unbeholfen mit seinen dürren Ärmchen, was wohl beschwichtigend auf mich wirken sollte, mich in Wahrheit aber nur umso nervöser am Abzug machte. Also befahl ich ihm, die Arme runterzunehmen, was er dann auch etwas unschlüssig tat, und dann sagte er, »Wenn Sie nicht wie die da unten im Keller enden wollen, sollten Sie lieber machen, dass Sie hier ganz schnell wegkommen, Mann.« »Was geht da vor sich?« fuhr ich aus mir, als ich aus dem Keller daraufhin ein dumpfes Poltern und einen unterdrückten Schrei hörte. Ich stieß den dürren Hippie-Mann ohne jede Warnung zur Seite und rannte blindlings die Kellertreppe runter. Auf halbem Wege hielt ich inne, als ich sah, was dort unten vor sich ging. Zwei Frauen und sechs Männer saßen dort, zusammengekauert, gefesselt und geknebelt am Boden. Zwei dieser sechs Männer waren meine Kollegen, Arlon und Glimms. Sie saßen dicht an dicht mit den anderen in einer Reihe und hinter ihnen sah ich drei weitere Hippies. Zwei Kerle von derselben Schablone wie der, den ich in der Küche in den Müll geschubst hatte, und eine völlig aufgelöste Hippie-Braut, die auf einer Kiste saß und laut schluchzend vor sich hin heulte. An einen Stützbalken gelehnt stand derweil diese Black-Metal-Version von Tarzan aus dem Dschungel und glotzte mich dreckig grinsend an. Ein Schaudern durchging mich, als ich zum zweiten Mal in diese wahnsinnigen Augen blickte, und je schrak ich in mich zusammen, als ich plötzlich aus einem verborgenen Winkel des düsteren Kellers eine eigenartig androgyne Stimme sagen hörte. Sieht wohl so aus, als wären dem Müll dort oben ein paar kräftige Menschenbeine gewachsen, wie? Du kannst wirklich nichts richtig machen. Wieder hob ich meine Waffe, und als ich diese Trollorgie gerade dazu auffordern wollte, die Leute freizulassen, zumal ich mich andererseits dazu genötigt sähe, von meiner Waffe Gebrauch zu machen, bekam ich von hinterrücks einen dermaßen harten Schlag auf den Schädel geballert, dass ich vornüber von der Kellertreppe in eine dunkle Bewusstlosigkeit stürzte. Als ich wieder zu mir kam, saß ich entsprechend arrangiert bei den übrigen Geiseln am Boden und war meiner Waffen selbstverständlich entledigt worden. Es war so dunkel und stickig in dem Keller, dass mir die Augenbinde und der Knebel hinlänglich überflüssig erscheinen mussten. Trotzdem fing ich an, herumzuzappeln, um mich aus den Stricken zu befreien, mit denen meine Hände auf dem Rücken und meine Füße unter meinem Hintern fixiert waren. Ich saß wie alle anderen aufrecht auf meinen Knien. Die Stricke waren robust und flexibel und der Knoten leider von jemandem, der offensichtlich Ahnung gehabt hatte von dem, was er da tat. Wie man sich entfesselte, wusste ich natürlich, aber ich hatte es mit einer ziemlich harten Nuss zu tun. Zeitgleich lauschte ich angestrengt durch das Wimmern und Prusten meiner Leidensgenossen, ob ich die Geiselnehmer von irgendwoher akustisch wahrnehmen konnte. Ich hielt es für unwahrscheinlich, dass sie uns einfach uns selbst überlassen hätten, aber wenn sie sich noch mit uns im Keller befanden, verhielten sie sich so leise, dass ich sie nicht hören konnte. Aber irgendetwas hörte ich doch. Es war eine Stimme, die mir eigenartig vertraut erschien, obwohl ich ihr partout kein Gesicht zuzuordnen vermochte. Sie war nicht bei uns im Zimmer, sondern tönte aus einem der oberen Etagen des Bauernhauses, und ich konnte sie nur ganz schwach hören, wenn ich mich sehr darauf fokussierte. Und während ich weiter versuchte, meine Hände aus den Fesseln zu befreien, fiel mir ganz plötzlich ein, wessen Stimme das war, die ich da hören konnte. Es war die Stimme des Radiomoderators, den ich zuletzt in meinem Dienstwagen gehört hatte, bevor das Unwetter losgebrochen war. Mir ging ein irrwitziges Bild durch den Kopf, wie diese dubiosen Gestalten sich alle in eines der Schlafzimmer des Hauses zurückgezogen hatten, um sich den Wetterbericht anzuhören. Wahrscheinlicher erschien mir allerdings, dass irgendjemand wohl dort oben ein Radio angeschaltet hatte, bevor das alles hier losgegangen war und es seitdem vergessen dort oben vor sich hindudelte. Aber andererseits war von den Geiselnehmern nicht auch nur der kleinste Laut dort unten zu hören gewesen, und bald schon war ich mir sicher, dass zumindest die meisten von ihnen den Keller verlassen haben mussten und wahrscheinlich nur noch einer oder zwei von diesen durchgeknallten Vögeln bei uns Wache hielten, die den Befehl erhalten hatten, sich möglichst ruhig zu verhalten. Sie waren nicht bewaffnet gewesen, soweit ich das erkennen konnte, als ich die Treppe heruntergegangen war. Aber nachdem sie mir meine Dienstwaffe abgenommen hatten, waren sie es nun definitiv, und das machte die Sache zu einem großen Risiko für alle Beteiligten. Während ich fieberhaft in meinem Hirn nach einem Ausweg aus meiner Situation suchte, versuchte ich, meinen Puls so ruhig wie nur möglich zu halten. Zeitgleich probierte ich, meine inzwischen etwas angestaubten Erinnerungen an meinen im Jahre 1996 belegten Entfesselungskurs wiederzubeleben. Aber die Sekunden fühlten sich wie zähe Stunden an, und noch ehe ich meine Stricke auch nur lockern konnte, vernahm ich ein dumpfes Gerumpel schräg links hinter mir und unterdrückte den Impuls, mich der jähen Geräuschquelle in irgendeiner von außen ersichtlichen Weise zuzuwenden, als dem heiseren Schrei einer Frau die kreischende Frage danach entsprang: Was habt ihr nun mit uns vor? Welcher unweigerlich ein Geräusch anfolgte, das unverwechselbar das Geräusch eines Stiefels war, den man jemandem von oben herab mit aller Gewalt ins Gesicht trat. Anschließend war es, von den verängstigten Lauten meiner Mitgefangenen abgesehen, wieder völlig still in dem Kellerloch. Ich wusste nicht, wie weit oder nah meine beiden vorab dort unten entdeckten Kollegen sich von mir aus befanden, und hielt es für zu riskant, den Versuch zu wagen, so blind und gefesselt, wie ich es war, den Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Stattdessen konzentrierte ich mich voll und ganz auf das Lösen meiner garstigen Fesseln und wünschte mir von ganzem Herzen, es wäre ein Stück Seil, mit dem man mich gefesselt hätte. Aber es war ein Stück Wäscheleine, das aus einem in Plastik eingegossenen flexiblen Draht bestand, der Werk frisch und kein bisschen rostig zu sein schien. Selbst aus einer Handschelle bestehend aus Kabelbindern hätte man sich leichter befreien können, zumal ein Kabelbinder sich seiner ursprünglichen Form entsprechend immer wieder von selbst gerade zu biegen versucht. Diese drahtige Wäscheleine hingegen vereitelte ziemlich erfolgreich all meine geschickten Windungen durch ihre Beschaffenheit, die sich meinen Bemühungen bedingt anpasste durch leichtes Verbiegen und dann einfach so blieb. Obwohl ich nicht das Geringste von meiner Umgebung zu sehen vermochte, versuchte ich so unauffällig wie nur möglich zu agieren bei meinem heimlichen Kampf gegen diese verflixte Wäscheleine. Plötzlich hörte ich Geräusche oberhalb meiner Position, die sich aus den oberen Etagen des Gebäudes rasch nach unten in die völlig vermüllte Küche bewegten. Kurz darauf wurde die Kellertür aufgestoßen und ich konnte die Schritte von drei Leuten auf der Treppe poltern hören. Keiner von ihnen sprach ein Wort und ich tippte darauf, dass sie sich untereinander mit Handzeichen verständigten, während ich den Atem anhielt und mich zu erinnern versuchte, wie viele von diesen Hippies ich beim Betreten des Kellers hatte ausmachen können. Zu diesem Zeitpunkt kam in mir für einen Moment lang der Verdacht auf, es könne sich eventuell um Terroristen handeln, verwarf ihn aber relativ schnell wieder, denn die Indizien waren dafür nicht ansatzweise ausreichend. Es war seltsam, wie ich sie gleich auf den ersten Blick hin als das erkannt hatte, was sie letztlich auch waren. Es waren einfach nur Hippies. Seltsam, weil es in jener Situation auch so unpassend erschien, dass ich meinen ersten Eindruck zunächst für falsch eingeschätzt hatte. Plötzlich wurde mir bewusst, dass die Schritte sich an mich herangenähert hatten, und ich hörte die Stimme einer Frau, die sich wohl zu mir heruntergebeugt haben musste, zumal ich noch immer auf dem Boden kauerte. »Ist er das hier?« fragte sie irgendjemand anders, der allem Anschein nach aufrecht neben ihr stand und ihr mit gedämpfter Tonlage antwortete: »Ja, das ist er. Der hatte einen ganzen Waffenschrank dabei, als wir ihn ausgeschüttelt haben. Vielleicht ist er ein Bulle.« »Habt ihr seine Marke?« fragte die Frau, und der Klang ihrer Stimme ließ darauf schließen, dass sie sehr angespannt war. Der Typ, der neben ihr stand, gab folglich zu Protokoll: »Er hatte keine, überhaupt gar nichts, um sich auszuweisen. Nicht mal eine Brieftasche oder ein Mobiltelefon, gar nichts. Sehr seltsam.« Ein anderer meinte plötzlich von irgendwo hinter mir: »Zumindest wissen wir, dass er es nicht war, der geschossen hat. Von seinen Waffen war keiner abgefeuert.« Ich hörte das leise Rascheln von Kleidung, als die Frau sich wieder vor mir aufrichtete und dann irgendetwas flüsterte, das ich nicht verstehen konnte, weil das Gewimmer und Keuchen meiner Mitgefangenen um mich herum es unmöglich machte. Keiner von ihnen traute sich, etwas zu sagen, nachdem eine von ihnen einen Tritt dafür ins Gesicht bekommen hatte. Auch ich ermahnte mich selber vorerst zur Ruhe, um eine bessere Übersicht über meine, mit Verlaub, mega beschissene Situation zu erlangen.